Kennt jemand den Titel? Wer kennt den Titel? Ja, Gabi kennt. Wer, Schloss den Sheriff? Wer, du? Das darf man nicht, das ist verboten.